Die Nationalsozialisten haben die gesellschaftlich verbreitete Infektionsabscheu durch Propaganda systematisiert, mit dem Effekt, dass einige NS-Funktionäre Ansteckung durch den körperlichen Kontakt mit Juden so sehr scheuten, dass ein unbestimmter Schauder sie erfasste, wie ihn die Gläubigen mancher Religionen in der Gegenwart des rituell Unreinen verspüren, so der Historiker Erich Goldhagen. Dieser Abscheu fand auch Eingang in die Wortwahl. Wer als Arier mit Juden Kontakt hatte, galt als verjudet oder Gesinnungsjude. Jüdische Kinder wurden verdächtigt, durch Kontakt die Seele der deutschen Kinder mit Schwermut zu füllen. Hatten Arier mit Juden geschlafen, hatten sie sich besudelt oder verunreinigt. Vorstellungen von Reinheit und Kontaktmagie fanden sich überall. In einigen polnischen Ghettos war, so Goldhagen, die Reichsmark als Währung verboten, damit das auf den Geldnoten gedruckte Bild des Führers durch jüdische Hände nicht berührt würde. Tassen, aus denen Juden getrunken hatten, wurden von den Nationalsozialisten vernichtet. Hunde, die zuvor einen jüdischen Besitzer hatten, getötet. Bis schließlich 1941 die systematische physische Vernichtung in den Konzentrationslagern einsetzte, hatten die Nationalsozialisten etwa 2000 antijüdische Gesetze erlassen, die Juden etwa verboten, öffentliche Badeanstalten zu besuchen oder vorschrieben, auf Parkbänken zu sitzen, die mit »nur für Juden« bezeichnet waren.